B1 Text 1 Herr Meier, bitte. Text 2 Taxi, sind Sie frei? Ich muss schnell zum, Airport. Flughafen, kein Problem. Text 3 Haben Sie die Briefe schon fertig? Ja, Herr Schneider. Text 4 Wie viel ist 297 plus 355? Weiß nicht. Keine Ahnung. Text 5 Mama, nein! Oh Mann, der ist total böse zu mir! Mama! Nein, Mama! Der ist total... Jetzt seid mal ruhig! Das Wasser kocht! Text 6 Was wünschen Sie? Eine Suppe, bitte. Und für mich Pommes. Text 7 Alles okay? Ja, sehr schön. Text 8 Mein VW ist kaputt. Wie viel kostet die Reparatur? Mal sehen. Text 9 Sehr geehrte Kunden, CDs und DVDs heute im Sonderangebot. Guten Tag. Wie viel kostet die CD? Nur 9,90 Euro. Text 10 Achtung,